Uhr schlägt 12 ist Mitternacht, der Mond scheint voll ins Hirn. An deine Tochter zerrt die dunkle Macht und dann heulst du zum Gestirn. Doch wenn du morgen früh dann auf den Spiegel schaust, dann wird sie dich die Heavy Horror Faust. Wird dich so hart wie noch nie, du siehst in dir den Heavy Zombie. Also die Kapelle Wendy's. Jo, jetzt fangen wir eigentlich erst an. Was ich noch sagen muss mit den Texten, Ähnlichkeit mit lebenden Toten oder künftigen Idioten sind sehr wahrscheinlich zufällig. Okay, jetzt spielen wir erstmal ein Rock'n'Roll. Heute ist mal Samstag. Weil Samstag ist. Spielen wir ein extra Samstags Rock'n'Roll.